auf dich, weil du ein Freiheitskämpfer bist. Die Wahrheit wollen sie nicht verstehen, wie Puppen gesteuert vom System. Ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei. Kameraden, seid ihr dabei? Wir kämpfen uns frei, wir kämpfen uns frei. Im Fernsehen siehst du Tag für Tag wie eine Lüge die andere jagt. Mach die Augen auf und du wirst sehen, die Medien bestimmen dein ganzes Leben. Ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei. Kameraden, seid ihr dabei? Wir kämpfen uns frei, wir kämpfen uns frei. Du siehst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. An deinen Gütern hängst du viel zu sehr. Spreng deine Ketten und sei dabei. Scheiß auf die Regeln und kämpf dich frei. Ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei, ich kämpf mich frei. Kameraden, seid ihr dabei? Wir kämpfen uns frei, wir kämpfen uns frei. Der Wolf, der heult im Rudel, der Adler, der fliegt hoch. Ihr werdet uns niemals knien sehen unter eurem Joch, unter eurem Joch, unter eurem Joch. Frei! Ich kämpf mich frei! Ich kämpf mich frei! Ich kämpf mich frei! Ich kämpf mich frei! Kameraden, seid ihr dabei? Wir kämpfen uns frei! Wir kämpfen uns frei! Frei! Frei! Frei! Frei! Frei! Frei! Wir kämpfen uns frei! Frei! Frei! Wir kämpfen uns frei! Frei! Frei! Wir kämpfen uns frei! Wir kämpfen uns frei! Freiheit! Wir kämpfen uns frei! Freiheit! Wir kämpfen uns frei! Freiheit! Wir kämpfen uns frei! Frei! Frei! Frei!